ARD. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen, ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Und zwar mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kempfert. Hallo Herr Schödel, ich grüße Sie. Ja, in Berlin laufen im Moment die Koalitionsverhandlungen. Ein paar Zwischenergebnisse, auf die sich Union und SPD geeinigt haben, sind schon nach außen gedrungen, auch was Klima und Energie Fragen angeht. Klimaschützer sind ja nicht gerade begeistert. Einige sprechen schon von einer Klimakiller-Koalition. Ohne jetzt gleich ins Detail zu gehen, Frau Kempfert, ist das auch Ihr Eindruck, dass wir eine Klimakiller-Koalition bekommen? Schätzen Sie die neue mögliche Bundesregierung ja auch so ein? Ja, also vielleicht nicht mit der Wortwahl, aber dass Klimaschutz keine große Rolle spielt, ich glaube, das sehen ja alle. Ich würde eher so von Klimaamnesie sprechen oder eher Klimaschmutzkoalition, also sowas in der Richtung. Also ich finde es teilweise hochproblematisch. Da gibt es eine fehlgeleitete Energiepolitik, die teilweise sehr teuer ist, sozial ungerecht und vor allen Dingen auch ineffizient. Aber wir müssen eben auch in Richtung soziale Ungleichheit schauen, dass man da stärker einen Ausgleich schafft, weil die Unruhen, die wir haben, auch in diesem Land weltweit, kommen auch daher, dass wir so viele haben, die sich abgehängt fühlen, die sich benachteiligt fühlen und immer noch der Eindruck entsteht, bei Klimaschutz müssen dann alle ganz viel in die Tasche greifen. Dabei sollte es umgekehrt sein. Es sollten alle davon profitieren, aber diejenigen, die hauptverursächlich sind, das sind ja in erster Linie welche mit einem hohen CO2-Fußabdruck, die sehr hohe Einkommen haben und auch Superreiche, die extrem hohe Fußabdruck haben, dass man da auch eher ansetzt und bei den Unternehmen, dass man da auch eine gewisse Gerechtigkeit schafft. Und das vermisse ich im Moment doch schon sehr, muss ich sagen. Also Sie erwarten nicht wirklich Gutes in der kommenden Legislaturperiode. Wir gehen in dieser Folge die wichtigsten Punkte durch, die wir von den Koalitionsverhandlungen mitbekommen haben. Die Strompreise sollen gesenkt werden. Änderungen sind auch beim Heizungsgesetz geplant. Und wer ein Elektroauto kaufen will, der kann sich möglicherweise freuen. Die Förderung von E-Autos soll ausgeweitet werden. Das ordnen Sie für uns ein, Frau Kempfert. Und Sie haben für uns auch eine Studie rausgesucht, die sich durchaus auch an deutsche Politikerinnen und Politiker richtet und Handlungsempfehlungen gibt. Die Studie beschäftigt sich mit der Frage, wie der Klimaschutz im Gebäudesektor zu schaffen ist. Dabei fand ich einen bestimmten Aspekt sehr interessant. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben nämlich auch geschaut, wie man in unsanierten Gebäuden am günstigsten heizt, mit einer Wärmepumpe oder mit einer Gasheizung. Und zu guter Letzt, wir beschäftigen uns in dieser Folge mit Bürgerenergiegenossenschaften. Eine Hörerin will wissen, welche Rolle spielen diese Genossenschaften bei der Energiewende und was kann die Politik tun, um diese Genossenschaften zu stärken? Ich bin mir sicher, das wird wie immer eine spannende Folge. Mhm. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis, diesen Podcast können Sie werbefrei hören in der App der ARD Audiothek. Wir zeichnen die Folge am Mittwochvormittag auf. Die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD sind noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir kennen natürlich noch nicht das endgültige Ergebnis, wenn es denn eins geben wird. Ein paar Punkte sind aber trotzdem schon durchgestochen worden, auf die sich Union und SPD geeinigt haben und auch ja bei welchen Punkten es zwischen den Parteien noch Diskussionen gibt. Deshalb liefern wir heute nur einen kurzen Zwischenstand. Sobald es ein endgültiges Ergebnis gibt, werden wir das hier im Podcast natürlich ausführlich auswerten. Frau Kempfert, Sie sind eine Optimistin, deshalb fangen wir mit den positiven Dingen an. Vielleicht können Sie uns die für Sie 2, 3 wichtigsten Punkte nennen, die Sie erfreulich finden, was Sie aus den Koalitionsverhandlungen wahrgenommen haben. Ja, genau. Ich bin Optimistin und will das auch bleiben. Also insofern muss man da ein bisschen suchen in dem, was da bisher so an Vereinbarungen zumindest diskutiert wurden. Also grundsätzlich positiv finde ich, dass man die Klimaziele beibehalten will. Also soweit sind wir schon. Also dass wir das nicht in Frage stellen, dass wir die Klimaneutralität bis 2045 erreichen. Da haben sich ja beide Parteien zu verpflichtet und sagen das auch, dass sie das wollen. auch, ich würde mal sagen, ich bin etwas positiv und auch optimistisch, dass der erneuerbare Energienausbau weitergeht, dass es nicht zu Abschwächungen kommt oder irgendwelche Barrieren wieder eingebaut werden. Wir haben ja gestern 25 Jahre EEG gefeiert, also das erneuerbare Energiengesetz ist 25 Jahre alt geworden und das ist ja ein wesentlicher Baustein auch, dass es weitergeht beim Ausbau der erneuerbaren Energien und das Instrument ist eben extrem wichtig dazu und ich hoffe einfach, dass es da auch weitergeht, dass man da nicht irgendwelche unnützen Barrieren wieder einbaut, wie wir es mal vor 15 oder 20 Jahren erlebt haben, wo es dann nach einem guten Start dann irgendwie einbrach und wir dann Probleme hatten. Also da hoffe ich einfach, dass es kein Fadenriss gibt, dass es weitergeht. Man hört ja auch so ein paar Dinge, Sie haben es eben schon leicht angeteasert, dass es vielleicht etwas geben wird für Elektrofahrzeuge, also zumindest sozial gestaffelt vielleicht, so Social Leasing Programme, von denen bin ich ja ein großer Fan, die es auch in Frankreich gibt. Vielleicht geht man da auch in so eine Richtung. Grundsätzlich, die Koalitionäre sprechen von Bürokratieabbau, das ist ja auch grundsätzlich positiv. Ist immer gut, Bürokratie abzubauen in jeglicher Hinsicht. Sie sprechen auch von Modernisierung, auch das ist extrem wichtig, wenn wir das hinbekommen. Und die internationalen Klimaschutzinitiativen, da will man auch weitermachen und das, was man da bisher gestartet hat, auch fortführen. Also das klingt doch insgesamt ganz gut. Aber es gibt eine lange Liste an Dingen, die nicht so gut sind, aber da kommen wir jetzt dazu. Also ein paar Sachen haben Sie gefunden an positiven Sachen. Ja. Am Anfang hatte ich erwähnt, dass Union und SPD die Strompreise senken wollen. Einige Hörerinnen und Hörer sind sicher davon ausgegangen, dass sie die sinkenden Strompreise auch mit in die Positivliste mit aufnehmen. Die Strompreise sollen für Unternehmen und Haushalte um mindestens 5 Cent pro Kilowattstunde sinken, indem Stromsteuer und Netzentgelte abgesenkt werden. Das würde ja auch heißen, E-Autos und Wärmepumpen werden attraktiver. Warum sind Sie dann trotzdem gegen günstigere Strompreise? Warum haben Sie die Strompreise nicht in Ihre Aufzählung an positiven Koalitionsverhandlungen mit aufgenommen? Ja, das ist in erster Linie, weil es ja hier, Sie haben es ja richtig erläutert, um eine Strompreissenkung sich handelt per Gießkanne. Und die schafft Fehlanreize. Sie ist auch extrem teuer mit über 10 Milliarden und auch ineffizient. Wir brauchen eher Strompreise zielgerichtet und bedarfsgerecht. Also Spezialtarife beispielsweise für Wärmepumpen oder für Elektrofahrzeuge, auch sozial gestaffelt vor allen Dingen, also für diejenigen, die es wirklich brauchen. Sowas ist sinnvoll. Und diese Bedarfsgerechtigkeit und Zielgerichtigkeit, um die geht es. Denn sonst schafft man eben Fehlanreize. Aus Studien stellen wir das fest, dass es hier zu enormen Mitnahmeeffekten kommen kann. Viele Unternehmen brauchen das nicht, jammern aber auf hohem Niveau und wollen niedrigere Strompreise. Das sagen sie immer, aber grundsätzlich gesehen muss es ja auch darum gehen, dass der Preis Anreize gibt, um Strom zu sparen. Das ist so das eine. Das zweite ist, mit über 10 Milliarden Euro ist es enorm teuer, eine solche Maßnahme. Das sagte ich schon und es ist aber auch nicht ausgemacht, dass die Strompreise wirklich sinken, weil die Koalitionäre ja auch zum Ziel haben, Gaskraftwerke im großen Stil auszubauen. Also sie sprechen von 20 Gigawatt Gaskraftwerke. Das ist enorm viel und das Ziel konterkariert eben die Strompreissenkung, weil der Bau neuer Gaskraftwerke wirkt strompreissteigernd. Also das kann passieren, dass diese mögliche Strompreissenkung, die man da teuer bezahlt, überkompensiert wird. Und im Übrigen wissen wir auch, dass Stromkonzerne die Margen immer gerne erhöhen. Also sobald es da preissenkende Faktoren gibt, werden die nicht voll weitergegeben. Wenn es um Preissteigerungen geht, steigen die Strompreise und zwar meistens überproportional. Also deswegen ist diese Strompreissenkung per Gießkanne teuer und ineffizient. Bedarfsgerechtigkeit hatte ich schon genannt für Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge, ja. Oder eben die stromintensive Industrie, dass man die gezielt entlastet. Das haben wir auch festgestellt. Das kann man empirisch messen. Also man sieht, welche Unternehmen sind wirklich stromintensiv, welche haben auch einen Bedarf im internationalen Wettbewerb. Und da kann man dann gezielt helfen, gerade beim Umbau hin zu mehr dem Einsatz erneuerbarer Energien, aber vor allen Dingen für mehr Stromsparen. Das Stromsparen muss angereizt werden. Und wenn wir einfach per Gießkanne Strompreise senken, machen wir das Gegenteil. Und die beste Strompreise Preisbremse, da spreche ich immer von, ist der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien, weil die wirken strompreissenkend. Und wenn jetzt Industrien beispielsweise auch direkt Strom aus erneuerbaren Energien kaufen, da gibt es sogenannte Power Purchase Agreements, PPAs oder auch Differenzverträge, von denen sie da profitieren können, eben, dass sie Verträge machen, dass sie erneuerbare Energien Strom kaufen und der dann auch preiswert geliefert werden kann. Also solche Dinge sind wichtig. Also insofern bin ich da eine große Kritikerin der Strompreissenkung per Gießkanne. Okay, die Art, wie die Strompreise gesenkt werden, kritisieren Sie. Welche Punkte aus den Koalitionsverhandlungen stehen bei Ihnen noch auf der Negativliste? Es klang ja jetzt so, als ob da noch ein bisschen mehr kommt. Da kommt einiges. Aber leider ist das so. Da sind jetzt viele Punkte, die tatsächlich hochproblematisch sind. Sie haben es ja eben eingangs schon gesagt. Ich habe heute vor allen Dingen das Thema Gebäudeenergieeffizienz nochmal mitgebracht, auch mit einer Studie, die in Öffentlichkeit unterging, wo wir drauf gucken müssen. Und die Abschaffung des Gebäudeenergiegesetzes ist tatsächlich hochproblematisch, weil wir brauchen energetische Sanierung von Gebäuden. Und wenn wir da jetzt das Gesetz abschaffen, dann müssen wir ja die finanzielle Unterstützung, die viele Hauseigentümer brauchen, das verschieben wir wieder auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und das ist hochproblematisch. Also da muss es darum gehen, dass wir die Emissionsminderungsziele gerade im Gebäudebereich erreichen, denn bei Nichterfüllung zieht es auch hohe Strafzahlungen nach sich, das hat keiner mehr richtig auf dem Schirm, aber wir haben uns europäisch verpflichtet, gerade im Gebäudebereich und im Verkehrsbereich Emissionen zu senken. Wenn wir das nicht in ausreichender Art und Weise tun, drohen hohe Strafzahlungen. Also die Steuerzahler werden hier belastet. Das ist mal das Erste, was echt problematisch ist. Da hoffe ich, dass man sich darauf nicht in dem Sinne einigt, wie es jetzt in den Medien durchgestochen wurde. Dann ist es problematisch, es geht ja darum, ich hatte gerade genannt, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen müssen und zwar eigentlich noch schneller. Jetzt steht in diesen ersten Papieren drin, dass man das Flächenziel für den Ausbau der Windenergie abschaffen will. Das wäre grundfalsch. Ich weiß, es kommt aus Bayern, die wollen es eh nicht. Die bauen ja irgendwie, haben letztes Jahr 14 Windanlagen zugebaut. Die haben Abstandsflächen von Windenergieanlagen, die dazu führen, dass es so gut wie gar keinen Zubau mehr gibt von Windenergie. Und das ist problematisch. Also das sollte da nicht rein. Dann steht drin, dass auf naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen verzichtet werden soll. Also da geht es darum, wenn jetzt bestimmte Gebäude oder auch andere Versiegelungen stattfinden, dass man dann einen naturschutzrechtlichen Ausgleich schaffen muss. Das ist auch so geregelt, das will man abschaffen, das ist auch ganz problematisch. Dann will man die Verbandsklagerechte, gerade von Umwelt- und Naturschutzorganisationen, dass man die abschaffen will oder reduzieren will, so steht es glaube ich drin. Auch das ist problematisch, denken wir daran, dass überhaupt der Vollzug von Umweltrecht in erster Linie nur deswegen stattfindet, weil zum Beispiel Umweltverbände klagen. Denken wir an den Dieselskandal, ohne die Umweltverbandsklagen werden wir denen nie auf die Stiche gekommen. Also wenn man das jetzt reduziert, das ist der völlig falsche Weg. Also das ist so nochmal das Nächste. Dann der Wasserstoff, darum geht es ja auch, dass wir den brauchen in der Zukunft. Der muss ja grün sein, um emissionsfrei zu sein. Da will man irgendwie alle Farben zulassen. Auch das ist problematisch, wenn man da mit Atomenergie oder fossile Energie Wasserstoff herstellt. Das ist auch problematisch. Stichwort Atomenergie, das taucht ja immer wieder auf. Da haben wir gerade letzte Woche eine Studie aus der Kernfusion herausgegeben. Das ist teuer und falsch, langwierig, ineffizient, passt überhaupt nicht zur Energiewende. Also das ist keine Lösung für die Energiewende, auch die Kernfusion nicht. Da sind wir weit entfernt von der energetischen Nutzung der Kernfusion. Auch diese Small Modular Reactors sind gar nicht einsatzfähig, das ist alles PowerPoint-Technik. Aus den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, da ist man nicht wirklich weit. Also das ist problematisch, es gibt kein Klimageld, es gibt kein Tempolimit, also alles Forderungen, die ich mir gerne gewünscht hätte. Gerade auch das Klimageld, da haben ja beide Parteien im Wahlkampf auch von gesprochen, aber im Wahlkampf hat ja eigentlich gar keiner über Klimaschutz gesprochen, das ist ja leider irgendwie völlig hinten runtergefallen. Also insofern hat mich das gewundert, dass man da beim Klimageld gar nichts machen will. Aber das sind so, würde ich mal sagen, die haupthochproblematischen Punkte, die ich jetzt hier mal aufgezählt habe. Also die Bundesregierung hält zwar dran fest, bis 2045 klimaneutral zu werden, aber eigentlich macht sie nicht wirklich Vorschläge, wie das funktionieren soll. Ganz genau. Also das Ziel zu benennen allein reicht natürlich nicht. Man muss schon auch Maßnahmen benennen, wie man da hinkommen will. Mit den Maßnahmen, die hier genannt werden, wird man das Ziel nicht erreichen können. Also insofern ist das dann wieder eine Politik, wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Also man will Ziele erreichen, sagt aber nicht, wie man da hinkommen will, beziehungsweise die Maßnahmen, die man einführen will, führen eher in das Gegenteil. Und da habe ich jetzt die in dem Verkehrssektor noch gar nicht aufgezählt, die müsste ich hier auch noch aufzählen. Da fehlt ja nicht nur das Tempo. Limit. Da wäre ja auch schön, wenn man wieder ein 9-Euro-Ticket hätte. Der ÖPNV muss gestärkt werden, die Bahn und so weiter. Da will man ein bisschen aus diesem Infrastrukturfonds, denke ich, schon auch in die Bereiche kanalisieren. Das hoffe ich einfach, dass das wichtig ist. Und ja, aber der Bau von Gaskraftwerken ist problematisch. Es ist problematisch, wie man diese Einlagerung oder Abscheidung von CO2 irgendwie umsetzen will. Auch das ist nicht wirklich machbar. Also insofern hat man hier eine sehr sozial ungleiche, ungerechte und fossilintensive Politik, die nicht dazu führt, dass man die Klimaschutzziele wird erreichen können. Das war ein kurzer Zwischenstand zu den Koalitionsverhandlungen. Wenn es zu einer offiziellen Einigung kommt, dann werden wir das hier in Kempferts Klimapodcast ausführlich besprechen. Frau Kempfert, Sie haben eben unter anderem gefordert, Gebäude energetisch zu sanieren. Wie das am besten funktionieren kann, damit haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg beschäftigt. Die Forscher haben eine Studie herausgebracht mit der Überschrift „Mit guten Gebäuden zum Ziel, wie Klimaschutz im Gebäudebestand zu schaffen ist“. Sie haben ja eben gesagt, dass wir jetzt über diese Studie sprechen wollen. Das ist ein vielversprechender Titel, den ich eben genannt habe. Was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse, die die Wissenschaftler gewonnen haben, wie wir unsere Gebäude klimaschutztauglich machen? Ja, also ich habe es auch deshalb mitgebracht, weil im Moment die Situation ist so, dass die energetische Sanierung überhaupt nicht vorangeht. Also im letzten Jahr lag die energetische Sanierungsrate bei 0,7%. Wir bräuchten eigentlich eine mindestens von 2%, um eben die Ziele zu erreichen, zu denen wir uns europäisch verpflichtet haben. Denn die Politik versucht zwar im Moment, diese Sanierung auszublenden, aber die Energieeffizienz des Gebäudebestands ist enorm wichtig. Bis Ende des Jahres muss ein Entwurf der Gebäuderenovierungsstrategie an die EU-Kommission übermittelt werden. Bis Mai 2026, also nächstes Jahr, muss die EU-Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie, so heißt das, EPBD, in nationales Recht umgesetzt werden. Also da muss Deutschland, dazu haben wir uns verpflichtet, den durchschnittlichen Primärenergieverbrauch von Wohngebäuden bis 2030 um mindestens 16% zu senken, bis 35 sogar 20 bis 22%. Das heißt also, da liegen wir weit hinterher. Die Anreize für die Sanierung sind enorm schlecht. Also das liegt auch an gestiegenen Kosten für Material und Energie, höhere Zinsen, die ja auch aufgetreten sind. Das macht eben Bau- oder auch Sanierungsvorhaben enorm teuer. Und deswegen müssen wir damit rechnen, dass die Quote sogar noch weiter sinkt. Das heißt, wir brauchen hier wirklich die Energieeffizienz, die muss in den Mittelpunkt gerückt werden. Deswegen habe ich gesagt, wir werfen einen Blick auf diese interessante Studie oder so ein Gutachten, was die IFOI-Kollegen, die das erstellt haben, zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe. Die haben festgestellt, dass 28% der Wohngebäude etwa 44% der Energie verbrauchen. Wir brauchen vor allen Dingen einen Vorrang für Gebäude, die energetisch saniert werden, die sehr energieineffizient sind, also die am wenigsten saniert sind. Also alte Gebäude oder Gebäude, die eben Effizienzklassen haben von F, G, H, die 10-mal mehr Energie verbrauchen als Gebäude der Energieeffizienzklasse A+. Also nur um das nochmal festzuhalten, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben also empfohlen, dass man jetzt nicht unbedingt jedes Gebäude in Deutschland sanieren muss, sondern sich erstmal auf die konzentriert, die wirklich am schlechtesten saniert sind. Genau, also da wollte ich gerade drauf kommen, dass man da drauf guckt, welche energetische Sanierung wäre denn sinnvoll und diese ganz, ganz schlechten damit auch beginnt. Also sie warnen eben auch davor, dass zum Beispiel in unsanierten Gebäuden, wenn man da jetzt Wärmepumpen verbaut, könnten die Heizkosten der Wärmepumpe deutlich größer sein als die von Gasbrennwertkesseln, also Gasheizungen, die man da einbaut, weil eben in diesen unsanierten Gebäuden der Energiebedarf so hoch ist und dann eben auch die Stromkosten nach oben gehen würden. Insofern ist das dringende Plädoyer dieser Studie, dass man erstmal anfängt, energetisch zu sanieren. Der ein oder andere wird jetzt natürlich aber sagen, okay, ich wusste, dass Gasheizungen günstiger sind als Wärmepumpen, dann baue ich doch einfach wieder eine Gasheizung ein oder ich bin vielleicht froh, dass ich es gerade getan habe. Ja, da ist man aber auf dem völlig falschen Dampfer, weil die in unsanierten Gebäuden, ich hatte ja gerade gesagt, die brauchen 10-mal so viel Energie. Dann sage ich viel Spaß bei der nächsten Heizabrechnung, weil das ist enorm teuer. Hier geht es wirklich darum, sich anzugucken, unsanierte Gebäude haben wirklich ganz, ganz schlechte energetischen Stand. Und deswegen ist es so wichtig, dass man hier Maßnahmen entwickelt und auch ein Plädoyer dafür, Maßnahmen zu entwickeln, die Gebäude energetisch zu sanieren. Und da gibt es eben viele, auch ineffiziente Gebäude als freistehende Einfamilienhäuser, die eben nichts unternehmen, also gerade Eigentümer, die vielleicht auch älter sind oder in Gegenden wohnen, wo sich das nicht lohnt, die tendieren häufig dazu, nichts zu unternehmen. Und jetzt sagt die Studie, man muss erstmal aufklären über die Vorteile von energetischen Sanierungen, also das, was Sie ja auch gerade sagten, ah ja, ich baue da irgendwas ein, das ist schon mal die erste Fehlinformation. Also da muss man anfangen zu gucken, was ist überhaupt der Effizienzstand meines Gebäudes. Und derzeit ist es eben so, dass auch viele Vermieter kaum Anreize haben zum Sanieren. Jetzt hat diese Studie so ein Drittelmodell entwickelt, wonach die Kosten der Sanierung zwischen Mieter, Vermieter und Staat so aufgeteilt werden, dass sie warmmietenneutral saniert werden können. Das heißt, für den Mieter ändert sich nichts, die Warmmiete bleibt gleich, aber der Staat finanziert die Sanierung. Und dadurch sinken die Kosten für alle, insbesondere auch für den Gebäudeeigentümer. Und dann geht es um Zero-Emission-Buildings, also auch, dass Neubauten eben die Baustandards so gesetzt werden, dass sie sehr energetisch effizient sind. Das passiert ja aber auch schon, auch zum größten Teil. Aber hier geht es wirklich um Sanierungen, um die dringendsten Sanierungen. Und da wirbt die Studie dafür und dafür würde ich auch raten, dass man wirklich die Förderung erhöht, dass man die Förderquote auch für Maßnahmen an der Gebäudehülle und auch an die Höhe eines Heizungstausches, dass sie angepasst werden. Sprich, es gibt höhere Förderung für schnelles Sanieren von sehr energieineffizienten Gebäuden. Und so, die werben für so einen sogenannten Geschwindigkeitsbonus, also dass man da Leitlinien entwickelt, die eben das, den gesamten Instrumentenkasten nutzt aus Ordnungsrecht, aber vor allen Dingen auch Fördermitteln und Beratung. Also ich finde diesen Dreiklang eben auch sehr wichtig, dass wirklich die Menschen beraten werden und dass man das unterstützt, dass es hier verpflichtende Beratungen gibt, damit verstanden wird, wie ist überhaupt der Sanierungsstand, wie kann ich das schaffen und welche Förderungen gibt es dann dafür. Und dieses Sondervermögen, was man jetzt da entwickelt hat für den Klimaschutz, dass man damit eine Sanierungswelle auslöst, um gerade auch bezahlbares Wohnen für alle zu gewährleisten, auch für, gerade für Niedrigeinkommensbezieher. Und diese soziale Staffelung finde ich auch sehr, sehr wichtig. Denn wenn man es schafft, dass tatsächlich auch die älteren Gebäude energetisch saniert werden, dann senkt man eben auch die Emissionen und erreicht die Ziele, zu denen wir uns europäisch verpflichtet haben. Nochmals, andersfalls müssen wir hohe Strafzahlungen im zweistelligen Milliardenbereich leisten. Das Geld sollten wir besser geben den Menschen, die es brauchen, und für Hauseigentümer, die vielleicht auch vermieten, damit das Gebäude energetisch saniert wird und hier ein Heizungstausch stattfindet und auch die Menschen ordentlich beraten werden. Sie haben gesagt, dass der Staat vielmehr diese Sanierung fördern soll. Aber selbst wenn der Staat jetzt da mit ein paar Förderprogrammen kommt, bleiben ja trotzdem noch Kosten übrig, die dann die Eigentümer tragen müssen. Und das ist ja auch für einige Menschen nicht so einfach zu schaffen. Also gerade Menschen mit niedrigem Einkommen. Ich habe zum Beispiel Freunde in Nordhausen, die haben dort ein Haus gebaut, haben das jahrzehntelang abbezahlt, sind jetzt Rentner und sind froh, dass sie das abbezahlt haben. Wenn die jetzt hören, okay, ich soll jetzt hier wieder sanieren, ich habe nicht viel Rente, ich habe nicht viel Geld zur Verfügung und ich soll jetzt trotzdem sanieren. Selbst wenn ich da ein bisschen Fördergeld bekomme, bleiben Kosten übrig. Ja, was sagen Sie diesen Menschen? Wie sollen die das stemmen? Selbst wenn da eben gefördert wird, müssen sie ja trotzdem Geld bezahlen. Und wenn sie das Geld nicht haben, was soll da passieren? Genau, also darum geht es genau auch bei diesen Vorschlägen. Solche Menschen, die Sie auch kennen oder die viele kennen, denen man eben auch spricht, die dieses Geld nicht haben, dass man da sozial staffelt und tatsächlich die Förderung so macht, dass sie es sich leisten können und ausreichend Förderung geben, gerade wenn es darum geht, wie Sie beschreiben, Niedrigeinkommensbezieher, die sie das Geld dann nicht haben. Und wichtig ist hier auch nochmal zu verstehen, diese Investitionen, die man heute tätigt, die führen ja auch dazu, dass die Heizkosten, selbst wenn man sagt, man lebt da jetzt vielleicht noch ein Jahrzehnt in diesem Gebäude oder nur ein paar Jahre, dass die Heizkosten sinken danach und auch der Wert des Gebäudes sich ja enorm erhöht. Also, dass man diese ganzen Informationen ausrechnet für jedes Gebäude, die Beratung voranstellt und dann auch die Freunde in Nordhausen sehen, aha, ich kann dies und das tun und bekomme dann eben für das, für die Investition einen Großteil des Geldes erstattet durch eben diese Förderprogramme. Diejenigen, die hohe Einkommen haben, die das eben nicht, die Förderung nicht brauchen, bei denen macht man das nicht oder beziehungsweise nur in sehr geringem Umfang. Hier geht es wirklich darum, sozial gestaffelt zu unterstützen, damit die Sanierung stattfinden kann und man es auch gegenrechnet, weil gerade die Gaspreise ja weiter nach oben gehen, was viele nicht wissen, die sind im Moment enorm hoch und der CO2-Preis wird noch oben drauf kommen. Das wird enorm teuer werden. Oder eben auch, was wir eben schon hatten, auch wenn man mit Strom heizt, kann das ja enorm teuer sein, weil der Strompreis auch hoch ist. Und wenn das Gebäude so schlecht energetisch saniert ist, man wirklich hohe, hohe Kosten hat. Das rechnet diese Studie auch vor. Und deswegen braucht man hier so ein Instrumentarium, wie ich gerade schon erläutert habe, aus dem Ordnungsrecht, Fördermitteln und Beratung. Auch die Familie da in Nordhausen sich Beratung bekommt, sieht, aha, was kann ich machen? Welche Höhe bekomme ich die Förderung? Was ist letztendlich noch notwendig und wie viel spare ich dann am Ende auch ein? Und wie stark erhöht sich auch der Wert des Gebäudes? Also insofern, darum geht es ganz gezielt, solche Menschen, solche Haushalte in den Blick zu nehmen, damit diese effizienten Gebäude oder auch die Sanierung, der Sanierungsstau, den wir ja vor uns haben, angereizt wird, was eben im Übrigen auch volkswirtschaftlich effizient ist, weil dadurch regionales Handwerk gestärkt wird, Arbeitskräfte geschaffen werden, so ein Konjunkturbooster da entstehen kann. Im Moment lahmt die Konjunktur ja enorm. Gerade wenn man über die energetische Sanierung daran geht, das wissen wir, stärkt man eben auch die Volkswirtschaft. Aber man muss aufpassen, dass man nicht da jetzt zu sehr reingeht, damit oder die Kosten sich dann noch weiter erhöhen, weil gerade wenn die Nachfrage stark steigt, haben wir auch schon in der Vergangenheit gesehen, dann erhöhen sich auch die Kosten auf einmal stark. Also da muss man so eine Balance finden. Aber genau darum geht es, dass man eben es schafft, zumindest einen Teil der extrem schlecht sanierten Gebäude oder uralten Gebäude, die sehr schlecht saniert sind, da ansetzt. Ich würde jetzt aber mal vermuten, weil Sie sagen, die haben vor Jahrzehnten gebaut, da ist der Sanierungs-, also da ist die Effizienzklasse nicht so schlecht, wie ich eben Das aufgezählt kann habe. natürlich sein, ja. Das ist noch nicht so ein ganz uraltes Gebäude. Nee, das Nee, stimmt. genau, weil hier geht es wirklich um Effizienzklassen F, G und H, die wirklich 10-mal mehr Energie verbrauchen. Ich würde jetzt mal vermuten, das ist jetzt vielleicht nicht A+, das ist ganz klar, aber auch in dem Bereich B oder C, das ist dann ja auch nicht so schlecht. Also die sind jetzt auch nicht unmittelbar in dem Riesenfokus. Hier geht es wirklich um die Uraltgebäude, wo man sehr genau gucken muss und vor allen Dingen sozial gestaffelt. Und das finde ich extrem wichtig, dass die Regierung das im Blick hat. Leider ist es im Moment so, dass man ja eher sozial ungerecht da rangeht an die ganzen Maßnahmen, was man an den Koalitionskatalog da sehen kann, wo man dann eher wieder den Dienstwagenprivileg hat oder dann die Pendlerpauschale erhöhen will. Die habe ich eben vergessen zu erwähnen, die auch eine umweltschädliche Subvention ist und die eher wieder höhere Einkommensbezieher bevorteilt. Aber jetzt hier mal anzusetzen und zu sagen, wir machen es auch sozial gestaffelt und gucken uns an, wer braucht es wirklich, das halte ich für sinnvoll. Und da gibt die Studie einen guten Überblick, wie ist der Stand der Gebäude. Es sind ja seriöse Kollegen, die das seit Jahrzehnten machen und gibt Anreize dafür oder Vorschläge, wie man das schneller hinbekommen kann. Im Übrigen, auch das ist ein Punkt aus der Studie, der sehr wichtig ist, diese unsanierten Einfamilienhäuser, also wirklich unsaniert, die eben 10-mal mehr Energie verbrauchen, wenn man da jetzt Wärmepumpen einbauen würde, dann bräuchte man 6.000 Windanlagen mehr. Und jede Windanlage, über die wir da streiten, die können wir dann sparen, wenn man anfängt, erstmal energetisch zu sanieren. Also das ist eine lange Liste von Argumenten, warum es sinnvoll ist, energetisch energetisch daran zu gehen und da auch mehr zu machen, gerade im Gebäudebereich. Dann werden wir mal schauen, wie die Bundesregierung sich da jetzt weiter verhält. Den Link zu der Studie packe ich mit in die Shownotes, genau wie den Link zu einem Podcast, den ich allen, die gerade zuhören, empfehlen will. Es geht um ein Thema, das die Gesellschaft gespalten hat. Und zwar so, wie eigentlich kein anderes Thema. Und hier gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf den Podcast Cut, das Virus, das uns trennt, den meine Kolleginnen und Kollegen vom WDR produziert haben. Sieht seine Freiheit in Gefahr, geht dafür auf die Straße und sympathisiert mit der Querdenker-Szene. Sie trägt Maske, will sich solidarisch zeigen und lässt sich sofort impfen. Die beiden streiten sich immer wieder über Corona. Und irgendwann haben sie sich dazu gar nichts mehr zu sagen. In Cut wagen die zwei ein Experiment. Sie treffen sich zu einer großen Aussprache. Und wir schauen bei Cut auch auf die, die den Verlauf der Pandemie beeinflusst haben. Und sprechen mit Virologe Christian Drosten. Ich wurde ein bisschen von den politischen Maßnahmen überrascht. Politiker Michael Müller. Manches war wahrscheinlich zu hart ausgedrückt, zu eindeutig, zu einseitig. Journalist Florian Harms. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass es bestimmte Meinungen oder Ansichten gibt, die unterdrückt worden sind. 5 Jahre nach der Pandemie fragen wir in Cut, wie sehr hat sie uns auseinandergebracht als Familien, Freunde und Gesellschaft? Und wie finden wir wieder zusammen? Das alles hört ihr in Cut, das Virus, das uns trennt. Ab dem 11. März überall da, wo es Podcasts gibt und komplett werbefrei in der ARD Audiothek. Haha, den habe ich gehört, den habe ich durchgehört. Ja, ich wusste, ich springe jetzt hier gerade rein, weil den, ja, bin ich eingespielt worden. KI hilft ja manchmal, was man so zugespielt bekommt, der macht süchtig. Also ich habe den von vorne bis hinten gehört, das ist super gemacht, super interessant wirklich, weil man so gefesselt wird von diesem Geschwisterpaar, die das so gut reflektieren, was, wie es vielen ging in der Zeit und wie die das aufbereiten, auch mit den Gesprächen und am Ende, wie das aufgeschlüsselt wird. Also ich bin ein Riesenfan, also, aber das macht süchtig. Ich habe mit einem angefangen, konnte nicht aufhören zu hören und habe dann irgendwie abends noch alle Folgen durchgehört. Also es ist super, sehr schön, freue ich mich über die Cross-Promo, weil der ist wirklich toll. Dann eine dicke, große Empfehlung von Claudia Kempfert. Ich werde mir die Folgen auch noch anhören, die kompletten. Gesellschaftlich aufgearbeitet ist die Corona-Zeit noch lange nicht. Da ist auf jeden Fall noch sehr viel zu tun. Und ja, da kann dieser Podcast wahrscheinlich auch seinen Teil dazu beitragen. Ja, ich finde es sehr schön, dass man sich dem Thema jetzt auch wieder annähert. Ich glaube, 5 Jahre danach haben auch viele das so verarbeitet für sich. Es wird hier super aufgearbeitet, die Konflikte, die es damals gab, die es auch noch immer gibt, mit den Langzeitfolgen, mit denen wir ja sowieso noch zu kämpfen haben, jetzt nicht nur gesundheitlich, sondern auch gesellschaftlich. Und das finde ich an dem Podcast wirklich extrem gut gelungen, muss ich sagen. Also bin ich ein Riesenfan. Jeder, der uns regelmäßig zuhört, weiß, dass Sie, Frau Kempfert, in jeder Folge Fragen beantworten, die Hörerinnen und Hörer haben. An dieser Stelle mal vielen Dank für die vielen E-Mails und Fragen, Lob und Kritik. Über die Mails freuen wir uns sehr. Wer auch eine Frage hat oder Feedback loswerden möchte, am besten per Mail. Die Adresse lautet klimapodcast@mdraktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox, hier die Nummer 0800 40 40 008. Und diesmal kommt die Frage von einer Hörerin aus einer Kleinstadt in Niedersachsen. Hallo Frau Kempfert, hier ist Beate Renner aus Bad Sachsa. Ich bin Mitglied in einer Bürgerenergiegenossenschaft und zwar der Bürgerenergie Harz. Das Thema Energiegenossenschaften ist mir natürlich sehr wichtig. Mich würde aber der Blick von außen interessieren, was Sie als Wissenschaftlerin zu diesem Thema sagen. Welche Rolle spielen Energiegenossenschaften für die Energiewende? Sind sie ein wichtiger Faktor oder eher zu vernachlässigen? Außerdem würden mich Ihre Vorschläge interessieren, wie die Politik die Genossenschaften stärken könnte. Vielen Dank für Ihre Antwort. Ja, bevor wir die Frage von Beate Renner beantworten, müssen wir vielleicht erst mal klären, was Bürgerenergiegenossenschaften eigentlich sind. Es gibt ja auch etliche, die da nicht Mitglied sind und das vielleicht nicht so genau wissen. Mhm. Genau, also erstmal auch danke von meiner Seite an die liebe Frau Renner für diese Frage. Ich bin im Übrigen auch super gerne in Bad Sachsa, wollte ich mal sagen. Ist auch ein toller Ort und bin da auch häufig schon gewesen. Also insofern danke an der Stelle an die Frau Renner. Genau, also eine Energiegenossenschaft ist eben, viele Kommunen haben die Möglichkeit, ist eine Genossenschaft, wo es darum geht, erneuerbare Energien auszubauen, häufig für Windanlagen. Das sind eben oder auch Solaranlagen, die gemeinschaftlich betrieben werden, mittlerweile auch Speicher, die dazukommen. Und wir wissen ja, dass die Energieversorgung ohne Atom und ohne Kohle, aber mit erneuerbaren Energien immer dezentraler wird, auch kleinteiliger, vernetzter und smarter. Und wir wissen auch, dass die Akzeptanz steigt, wenn Menschen die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Und das ist bei Energiegenossenschaften der Fall. Und Stichwort so Prosumer, also wo es darum geht, dass man die Anlagen selber betreibt, den Strom produziert, aber vielleicht auch nutzt und man da Vorteile von hat durch niedrigere Strompreise. Beispielsweise, das machen viele Bundesländer oder dass sie eben auch eine Rendite erwirtschaften und man kann sich da eben mit auch geringem Geld beteiligen und was daran schön ist, deswegen bin ich auch ein Riesenfan von den Energiegenossenschaften, es stärkt eben auch die Gemeinschaften. Da gibt es auch ein Bündnis Bürgerenergie beispielsweise. Also da weiß man aus der Statistik, dass ungefähr 1,5 Millionen Menschen aktuell ihre eigene Energie selber produzieren. Das hat das Bündnis Bürgerenergie mal in so einer kleinen Studie veröffentlicht. Die stärken so die Akzeptanz und ist auch ein Demokratiemodell, weil man hat da eine Gemeinschaft und engagiert sich dafür eine Energieerzeugung, um die es ja auch geht. Aber es können auch integriert werden. Beispielsweise, da gibt es ja ganze Dörfer oder ich sag mal größere Kommunen, die schon 100% erneuerbare Energien produzieren. Feldheim, Wildholzried, liebe Grüße an die alle, wo die Bürgerinnen da auch Teil eben sind von solchen Genossenschaften und schon 100% erneuerbare Energien produzieren. Das ist, Energiegenossenschaften sind eine wichtige Form von Bürgerenergie. Und Bürgerenergie, da bezeichnet man Projekte, wo Bürger oder lokale Unternehmen Eigenkapital in erneuerbare Energienanlagen investieren. So. Und das kann eben jeder machen. Und früher, als die Energiewende begann, also ich habe ja gerade erzählt, 1. April, da wurde 25 Jahre EEG gefeiert, also damals hat man angefangen, die erneuerbaren Energien mit so einem Modell zu fördern über den Strompreis und da ist tatsächlich, ist die Anzahl von erneuerbaren Energien massiv geboomt, also da hatte man sehr, sehr viele Genossenschaften, über 800 an der Zahl, davon sind einige wieder weg, weil sich die Rahmenbedingungen verschlechtert haben, weil teilweise die Rendite nicht hoch genug war, weil die Auflagen sehr hoch sind, weil jetzt ja auch über Ausschreibungen die erneuerbaren Energien gefördert werden. Nicht jede Bürgerenergie, nicht jede Energiegenossenschaft kann das so hohe in Vorleistung gehen, da eben diese ganzen ganz, ganz vielen Anforderungen, die da nötig sind, gewährleisten. Also insofern gibt es da zumindest keinen Anstieg von den Genossenschaften, eher stabil oder eher nach unten gegangen. Also die neu gegründeten Energiegenossenschaften, die Anzahl, die nimmt leider ab. Aber das sollte eigentlich umgekehrt sein. Also diese Verringerung des Zuwachses ist seit 2014 eigentlich zu beobachten, seitdem man die Rahmenbedingungen sehr stark verschlechtert hat, in Richtung Ausschreibung. Und da ist vielleicht auch der Schlüssel zur Beantwortung der Frage an die Frau Renner. Was die Politik tun kann, ne? Genau. Wir brauchen verlässliche politische Rahmenbedingungen. Die sind eben wirklich die entscheidende Voraussetzung für die Investoren und die bei den Bürgerenergiegenossenschaften hat das bisherige Fördersystem der erneuerbaren Energien gerade über das EEG eine große Sicherheit geboten für eben solche Investitionen. Und dieser Wechsel, den ich gerade schon benannt habe, von der festen Einspeisevergütung zur Direktvermarktung, da sind die Risiken einfach gestiegen und darunter leiden die Energiegenossenschaften. Und da kann man wieder ansetzen, einfach die Rahmenbedingungen zu verbessern. Da gab es auch schon dann auch in der letzten Bundesregierung dann Möglichkeiten, dass Bürgerenergiegenossenschaften vereinfachte Verfahren bekommen haben, dass sie sich schneller beteiligen können. eben an Energieprojekten vor Ort, aber auch, dass es Fonds gibt, dass es Stiftungen gibt, Sponsoring, die dann, wo es vereinfacht wird, dass sich Kommunen an der Energiewende beteiligen und auch die ausgeschütteten Dividenden, dass sie da irgendwie stärker von profitieren und damit eben auch die generierte Wertschöpfung, die da stattfindet, dass es da einfach dann auch vergünstigte Rahmenbedingungen gibt, dass die Bürgerstromtarife ermöglicht werden, so. Und dass man da eben mehr Möglichkeiten schafft, also da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das machen kann, auch Studien, die sich sehr stark damit beschäftigen, die dann eben, wie ich gerade sagte, die Rahmenbedingungen so verbessern. Es gibt die Möglichkeit, die finanzielle Beteiligung deutlich zu verbessern oder auch die Fremdkapitalbeteiligung verbessern durch eben die Beteiligung an erneuerbaren Energieprojekten, durch die Bereitstellung von Fremdkapital. Da gibt es auch, das ist jetzt kompliziert, sogenannte Nachrangdarlehen, auch für Solarparks beispielsweise. Es gibt Bürgersparbriefe, die auch durch regionale Banken ausgegeben werden, wo man dann eher auch regional ansässige Bürgerinnen anspricht, an einem solchen Investitionsvorhaben mitzumachen. Da geht es ja auch um Sparanlagen, die festverzinslich sind oder laufzeitgebunden, also dass man da finanzielle Vorteile von hat. So, das gibt es eben auch. Dann gibt es Eigenkapitalbeteiligung ohne Stimmrechte. Also das ist jetzt sehr kompliziert in die Ausgestaltung, wie so eine Genossenschaft funktioniert. Mit Stimmrechten, ohne Stimmrechte. Also da geht es immer darum, welche Mitsprachemöglichkeiten haben diejenigen, die sich damit Eigenkapital dran beteiligen. Also das ist häufig so, dass es so 1.000 Euro geht, wo man da mit einer sogenannten Kommanditbeteiligung an einer Genossenschaft mitmacht. Da gibt es auch Solarparks in Bayern beispielsweise, so Modellprojekte, wo man mal gucken kann, wie die funktionieren. Also das ist so der Schlüssel, wo man ran muss, dass man die erschwerten Bedingungen für die Bürgerenergie wieder runterfährt, dass es vereinfacht wird bei den Ausschreibungen, dass man speziell für Bürgerenergieprojekte vereinfachte Möglichkeiten schafft, dass man bessere Beteiligungsmöglichkeiten schafft, dass es mehr und bessere finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten gibt, ähnlich wie das Mecklenburg-Vorpommern macht oder auch Brandenburg, wo dann verbilligte Stromtarife gemacht werden können. Also es ist wichtig, dass wir eine Mitmach-Energiewende haben, dass man eine Bürgerenergie hat, die bei Biogas, Strom, Solar, Wind sich da direkt, wo es direkte Beteiligung gibt. Ich kenne eben sehr, sehr viele BürgerInnen, auch Bürgerenergie, ich bin selber Teil auch von Bürgerenergie-Projekten, aber wo es darum geht, dass es eben in Richtung 100% erneuerbare Energien geht, wo es verschiedene Maßnahmen gibt und Rahmenbedingungen und BürgerInnen, die sich da sehr engagieren, wo eben diese Eigenkapitalbeteiligung möglich werden, wo es mehr Energiegenossenschaften gibt. Und ich habe so verstanden, dass die Frau Renner selber ja auch Teil dessen ist. Und meine Empfehlung wäre wirklich vereinfachte Rahmenbedingungen, Vorteile, insbesondere für Bürgerenergieprojekte, für Energiegenossenschaften, damit die Anzahl nicht sinkt, wie es im Moment ist, sondern sie wieder steigt. Damit ist die Frage beantwortet. Damit sind wir am Ende der Folge. Eine Sache gibt es noch, der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag ein Newsletter raus per Mail, das MDR Klima Update. Wer Interesse hat und sich registrieren lassen möchte, den Link packe ich mit in die Shownotes. Außerdem gibt es dort auch den Link zur MDR Aktuell App mit allen wichtigen Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast gibt es dann in 2 Wochen mit meiner Kollegin Theresa Brenner. Ich bedanke mich auch und wünsche allen einen schönen Tag. Tschüss. MDR Aktuell. Kempferts Klimapodcast.